Bier und das im Korn fühl ich mich enorm gewohnt. Dann und dann aus der Musikbox, immer wieder bis ich kotz. Drück es aus der Musikbox, immer wieder bis ich kotz. Bräuber ist heute angesagt, Bräuber so wie ich es mach. Bier sollte meine Droge, Alfred Hess sagt mein Ideologe. Scheint, ich kann noch mehr vertragen, denn ihr seid meine Freunde, ihr versteht man meine Sorgen. Ja, hier bin ich nicht allein und so soll es immer sein. Ja, hier bin ich nicht allein und so soll es immer sein. Bräubrau ist heute angesagt, Bräubrau so, ich es mag. Wir sollten meine Droge, Alfred Hess hat mein Ideologe. Dann liegt Gürtel in meinen Namen, grün mit Kleidung und am Abend. Ausländer raus, alle raus, scheiße, jetzt geht es ab nach Haus. Denn hier bin ich nicht allein und ich bin stolz, ein Freund zu sein.